Knarsen representer. Det Knarsen representer. Hoffen deins, wenn ich zu Hause sitze. Nein, ich brauche keine Kippe, wenn ich an meinem Raum nippe. Ich baue tausend Stickies, Schraub und Frickel an meinen dreckigen Texten, die so fett glänzen wie Raucherpickel. Ich trink übelweise Scheiße auf dem Mars, doppelt die Bars, rauch kühl mein trockenes Gras. Du bist genervt, weil du halt früh wieder shoppen warst mit deiner Eul nicht high, weil ich geil auf dem Früh shoppen war. Ja, ich rede gern mit mir, ich führ gerne Monolog und ist kein Gras am Start, dann kotz ich kurz im Hobel hoch. Ich bin der Ranzer mit Seele und mit Leib. Was meinst, warum ich sonst von so einem Leben hier schreib? Ich find das Leben geil und lieb ist halt gern high. Mal auf 180, mal zum Reden schon zu breit. Ich brauch nicht viel, bin der lebende Beweis. Wenn ich sag, ich geh auf Arbeit, krieg ich nebenan ein Ei. Ich noch so ein Representer. Nicht noch so ein Rapper, der denkt, der könnte jetzt einfach Bitches, Tinten und Ständer. Ich noch so ein Representer. Nein, ich bin Koma, der Ranzer. Ich fahr mein Style und mach es einfach unverkennbar. Ich noch so ein Representer. Nicht noch so ein Rapper, der denkt, der könnte jetzt einfach Bitches, Tinten und Ständer. Ich noch so ein Representer. Nein, ich bin Koma, der Ranzer. Ich fahr mein Style und mach es einfach unverkennbar. Ich mach die Hits da, wo ich wohne. Wär schon zigfach Millionär, gäb es für nichts tun, auch Kohle. Außer für Rap bin ich für vieles zu bequem. Doch solange mein Weg so läuft, mach ich weiter, find es angenehm. Kotze ran, schreib ich rotze ne Tonne. Fahr mit Tunnelblick durchs Leben, doch seh trotzdem die Sonne. Will nicht nach oben, wenn ich sag, ich will high sein. Entspannt nicht auf Teilzeit, fuck, das ist mein Lifestyle. Das ist my way of life, dein way of life heißt Business machen, ich bin lame, doch hab Zeit, das ist my way of life. Lieb für den Moment, nur wichtig, dass das Purple Haze heute noch rein. Wenn's dir nicht passt, ist das mir wurscht. Seh mein Ziel, rap weiter mit schlechtem Atem, dann Bierdurst. Der Hit ist fertig, mach den Spliff geradeaus. Züchte mein Sitzfleisch, der Film hört nicht mehr auf. Nicht noch so'n Representer. Nicht noch so'n Rapper, der denkt, der könnte jetzt einfach Bitches, Tinten und Ständer. Nicht noch so'n Representer. Nein, ich bin Koma, der Ranzer. Ich fahr mein Style und mach es einfach unverkennbar. Nicht noch so'n Representer. Nicht noch so'n Rapper, der denkt, der könnte jetzt einfach Bitches, Tinten und Ständer. Nicht noch so'n Representer. Nein, ich bin Koma, der Ranzer. Ich fahr mein Style und mach es einfach unverkennbar. Nicht noch so'n Representer. Give me a mic. Let me show you exactly how it's properly done.